Transparenz für die Ohren. So, ja, dann willkommen zur Vorstandssitzung des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland am 29.03.2018. Weil das nachher nicht vergesse, mache ich der Isan hier den ersten Straßehelfer mit einem Doppelpunkt vor ihrem Benutzernamen. So, Spaß beiseite. Anwesend sind der Im Marsching, der Superkonduktor und der Freibasti Heid. Ja, komm, wir sind derzeit nicht beschlussfähig. Michael, kann das sein, dass das mit deinem, entweder mit deinem Mikro oder mit deinem Kabel oder mit deiner Übertragung ist? Was ist los? Mir kommt so vor, als fehlt öfter der erste Teil quasi deines Beitrags. Ja, ich kann mich wieder etwas runterstellen, kann daran, dass ihr beim letzten so gemeckert habt, weil ich da die Nase so zu hatte und das hat so gepfiffen. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ich habe ein bisschen runtergestellt. Also, kommen wir zunächst. Ich überspringe das Protokoll vom letzten Mal, weil wir ja nicht beschlussfähig sind und komme damit zu den Berichten des Landesvorstands. Ich fange an. Ich habe drei Punkte beizutragen. Erstens habe ich mich mit Carsten Savosch, unserem Bundesvorsitzenden, und seiner Assistentin Coco in Hannover getroffen. Ich hoffe, Coco schreibt mal mit 2C. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber ja. Wir haben einen gemütlichen Abend zusammen verbracht und darüber geredet, wie im Moment die Sichtweise des Bundes auf NRW ist, was NRW im Moment so beiträgt in den verschiedenen Bundes-AGs, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht und so weiter. Haben geredet über das, was NRW vorhat mit der Basisbeteiligung über ein Online-Tool. Haben darüber geredet, wie es demnächst weitergeht mit Events in Nordrhein-Westfalen, mit Aktion ist das falsche Wort, mit Wortfindungsstörung. Wenn etwas von uns ausgeht, Initiativen, genau, was für Initiativen hat NRW in Richtung Bund, was kann der Bund von uns lernen, was könnten wir vom Bund lernen, auch wenn das nicht viel war, was da rausgekommen ist. Konkrete Ergebnisse gibt es dazu tatsächlich nicht, bis auf, dass wir tatsächlich darüber geredet haben, dass wir demnächst eine Veranstaltung in NRW eventuell machen wollen zum Thema wie sieht's aus mit unserem Programm, und zwar eventuelle Europaprogramm. Allerdings habe ich gesagt, dass wir da ein Manpower- und Womanpower-Problem haben, das eigentlich auch im Bund bekannt sein sollte und dass unsere AG-Events da erstmal bitte gefragt werden sollte und dass ich das dann entsprechend tue, wenn die Pläne des Bundes weit genug gediegen sind. Ein letzter Punkt war die Frage zu der kandidierenden Situation und Kandidatensituation im Bereich EU-Wahl. Wir wissen aus zuverlässiger Quelle, dass Julia Reda wahrscheinlich nicht wieder antreten wird. Die Frage ist jetzt, welche Kandidaten werden entsprechend sich zur Wahl stellen und wie soll ein Verfahren aussehen. Wir haben also darüber geredet, wie wir das in NRW gemacht haben mit unserer Kandidatenkommission, ein bisschen über Vor- und Nachteile und auch darüber, dass das eigentliche Ziel der Kandidatenkommission, nämlich dass spontan Kandidaturen möglichst vermieden werden, durch den ersten Beschluss des letzten Landesparteitags ausgehebelt wurde, in dem dann doch wieder spontan Kandidaturen jederzeit zugelassen wurden. Wir haben über Vor- und Nachteile geredet und der Bund überlegt, ob er ein ähnliches System vielleicht machen soll und wenn ja, mit wem und wie man das ausgestalten könnte. Da habe ich ein paar Hilfestellungen gegeben. Ein letztes noch dazu wäre halt die Frage, ob wir uns unterstützte Kandidaturen vorstellen könnten. Das hieße, dass wenn jemand aus NRW kandidiert und derjenige bekannt ist und unterstützenswert ist, dass wir dann von unserer Seite aus demjenigen sozusagen ein Go geben oder ein Plus Eins geben oder wie auch immer, sodass man Kandidaten entsprechend unterstützt, die eine entsprechende Reputation wie auch immer haben, dass man keinen absoluten Neuling plötzlich ins EU-Parlament wählt. So, ja, das war mein Zettel vom Treffen mit Carsten. Danach haben wir ein paar Bierchen getrunken und über private Dinge geredet. Das gehört hier nicht hin. Zweiter Punkt ist, so wie wir letztens auch schon letzte Woche beziehungsweise letzte Vorstandssitzung schon geredet haben, betrifft uns die Datenschutzgrundverordnung. Dazu gibt es im Moment einen regen Austausch im Bereich der Vorstände in der 1V2V Telegram-Gruppe. Es gab wohl auch dazu einen entsprechenden Austausch beim Verwaltungstreffen. Rausgekommen ist, dass der Bund nicht allzu viele Hilfestellungen geben wird an die Länder. Allerdings, ich weiß nicht, da muss wahrscheinlich gleich der Superkontakte noch mal was zu sagen, wäre halt die Frage, jemanden da noch mal zu Wort kommen zu lassen, der bei dem Treffen war, beziehungsweise die Nachfrage, die ich gestellt habe, allerdings noch unbeantwortet an die entsprechenden Datenschutzbeauftragten, wie es denn aussieht mit der Umsetzung, was wir beachten müssen, wer umsetzt und was umgesetzt werden muss und dass das dann bitte mal kommuniziert wird. Ich hoffe, dass es auch da entsprechend schnell dann zu einem Treffen kommt, dass wir da nicht in irgendwelche DSGVO-Fallen laufen. Das Dritte nach wie vor. Ich habe mich um Vozilla weiterhin gekümmert. Der aktuelle Stand, den ich verkünden kann, ist, die Server stehen und werden gerade konfiguriert von den jeweiligen Admins. Das sind ja getrennte, damit die entsprechend die Verschlüsse sich gegenseitig verschlüsseln können und dann nicht am Ende einer die Verschlüsselung brechen kann. Die Server sind da, die Admins haben Zugriff, sie machen gerade die entsprechenden Updates und bauen ihre Systeme so, wie sie das brauchen. Die Kommunikation ist rege. Ich sag mal vorsichtig 300, 400 Nachrichten in der entsprechenden Gruppe in den letzten 2, 3 Tagen. Ich verstehe die Hälfte nicht, deswegen möchte ich mich da auch gar nicht reinhängen. Ich habe allerdings mit den beiden, also dem Frido und dem Robert Arnold schon geredet, dass wir die demnächst dann auch einladen hier in unsere Vorstandssitzung, sodass sie dann, wenn sie fertig sind, das Ganze erklären können und sozusagen einen virtuellen Startschuss geben können, dass Vozilla in den Testbetrieb gehen kann. Das war's von meiner Seite. Dann hätte ich als nächstes den Daniel, der nicht da ist, den Elder, der nicht da ist, und dann kommt auch schon der Bernd. Ja, vielen Dank, Michel. Ich hätte allerdings so ein paar Anmerkungen und Fragen zu deinem Bericht. Ja, bitteschön, dann mach das zuerst. Ja, weil ansonsten haben wir, glaube ich, nicht irgendwo die Ecke dafür. Du hast relativ ausführlich berichtet. Vielen Dank dafür. Zwei, drei, vier Anmerkungen hätte ich dann doch noch zu machen. Also ich finde das erstmal gut zu sagen, damit wir ja keine Neulinge ins Parlament wählen. Ja, hatten wir ja bisher auch noch nie in der Piratenpartei. Da hatten wir bisher vor allen Dingen auch eher die erfahrenen Kräfte reingewählt, sehr schön. Dann frage ich mich allerdings tatsächlich, was eine Erklärung, vor allen Dingen gerüchteweise, wie auch immer, ja, über irgendwelche Kanäle, was eine Kandidatur oder Nichtkandidatur von Julia Reda mit dem mit sonstigen Kandidaturen oder Kandidaten zu tun hat. Also ich habe meine Europaabgeordnete, die ja auch eine erfahrene Kraft ist und auch um Gottes Willen nicht neu war in diesem Parlament, seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. Die ist auf keiner Veranstaltung mehr gewesen, hat sich auch sonst auf keine Art und Weise engagiert in dieser Partei. Von daher glaube ich, dass die zumindest mal für mich und für meine Meinung ohnehin keine Rolle spielt bei irgendeinem Kandidatenkarussell für Europawahlen. Das nur mal dazu. Bezüglich dieser Darf ich dir die ganzen, Frage eben beantworten? Welche Frage? Gerade gefragt, was sie für eine Rolle spielt. Die Ja, Frage würde ich dir jetzt bitte. gerne Ja, okay, beantworten. ja, bitte, kein Problem. Der Reda hat angeboten, dass sie für entsprechende Personen, die Interesse daran haben, ein Mandat im EU-Parlament zu übernehmen und sich auf die Spitzenpositionen sozusagen bewerben, ein Praktikum im EU-Parlament anbietet. Das heißt, dass auch deswegen es spannend wäre zu wissen, wer möchte denn, denn diejenigen hätten noch die Chance, ein paar Wochen EU-Parlament als Praktikum quasi mitzumachen, wenn sie das denn wollen. Und so passt Julia Reda in diese ganze Geschichte rein. Okay, gut. Dann andere Sache, wenn ihr ohnehin nur einen privaten Abend gemacht habt, freut mich das. Dann gibt es nämlich keine Reisekostenabrechnung. Wunderbar. Im Übrigen würde ich ansonsten die Frage stellen, wenn die Kollegen halt unbedingt über NRW was wissen wollen, warum fährst du dann nach Hannover und kommen die nicht, sagen wir mal, nach Köln, Düsseldorf oder sonst wohin, also nach NRW. Aber auch das nur eine kleine Bemerkung am Diese Rande. Frage beantworte ich dir gerne. Bitteschön. Natürlich haben wir im Vorfeld darüber gesprochen und wir haben uns die Reisekosten entsprechend geteilt. Okay, gut, wunderbar. Sehr schön. Freut mich, aber es freut mich Denke auch doch an umso meinen Schatzmeister die ganze mehr. Zeit. Es freut mich auch umso mehr, wenn ihr denn wenigstens einen angenehmen Abend gehabt habt in Hannover. Bezüglich dieser ganzen Datenschutzsache, das steht bei mir nicht im Bericht, deswegen, aber du hast es angesprochen, deswegen ziehe ich das halt vor. Ich halte das für nicht besonders förderlich, wenn sich Vorstände, die über genug gefährliches Halbwissen verfügen, sich darüber austauschen, da möglicherweise was interpretieren oder weiß der Teufel was mutmaßen. Wir bezahlen Leute, wir haben auch Datenschutzbeauftragte. Von daher halte ich so ein Thema, wenn meinetwegen, sagen wir mal, die Gefahr von Missverständnissen oder wenn es Informationsbedürfnisse gibt, halte ich die Experten, die das dann für mich auch sind, halte ich die für, sagen wir mal, die erste Wahl, wenn es um Fragen oder zumindest mal auch um solche einschneidenden neuen Verordnungen wie eben diese Datenschutzverordnung angeht, halte ich die für die richtige Adresse. Und deswegen würde ich klar dafür plädieren, dass wir uns mit denen in irgendeiner Weise, sei es im Rahmen einer Vorstandssitzung, sei es im Rahmen einer Vorstandssprechung, wie auch immer, zügigst zusammensetzen sollten. Das ist korrekt. Ich habe ja auch nur davon geredet, dass die Frage entsprechend gestellt habe, wie es denn damit aussieht, dass wir auch aus dem Bereich des Bundesdatenschutzbeauftragten eine entsprechende Vorarbeit bekommen, weil zumindest ich der Meinung bin, dass nicht jedes der 16 oder ja, jedes der 16 Landesverbände sich selber nochmal auf den Weg machen muss, sondern dass man gewisse Dinge auch gemeinsam tun kann, beziehungsweise es eine gewisse Vorarbeit geben kann, die man dann ja, runterkopiert. Das ist im Moment halt tatsächlich noch irgendwie in der Mache. Die Frage ist, ob wir diejenigen dazu einladen, dann die auch bei dem Verwaltungstreffen waren, wo ja auch mehr gesagt wurde. Ich habe allerdings keine Informationen darüber, genau was gesagt wurde. Und deswegen wäre das eine interessante Sache, diese Leute zu hören und einzuladen. Ja, da bin ich völlig bei dir. Also schlimm genug, dass es da vom Bund irgendwie 6 Wochen vor Inkrafttreten da keine Meinung, keine Haltung oder keine Infos gibt. Das ist schon schlimm genug, zumindest mal auch für unsere Partei. Ich bin da völlig bei dir. Wenn allerdings vom Bund nichts kommt, aus welchen Gründen auch immer, dann müssen wir natürlich selber tätig werden, damit wir uns hier zumindest mal freistellen, was das ganze Thema angeht. Weil es kann ja nicht sein, dass wir dann sagen, naja, wir haben auf die gewartet, die sind nicht gekommen, haben halt Pech gehabt oder so. So kann es auch nicht funktionieren. Wie Aber gut, gesagt, das. auch da nochmal, der Kontakt zu Marc ist gesucht. Ich hoffe, dass wir da in den nächsten Tagen den entsprechenden Kontakt zusammenbekommen und dass wir dann auch über das Thema reden können. Jo, wie gesagt, bin ich bei dir, unterstütze der Pirat als Elf ist, glaube ich, im Sprechraum. So ist das, habe ich gesehen. Und da bekommt der Frank jetzt auch das Wort. Also. Erstens zur Info, für die nicht in Kassel waren. Da ging es eigentlich hauptsächlich um die Landes- und die Bundes-ITs, was die alles noch für Aufgaben in Bezug auf die DSGVO absolvieren müssen. Da sieht es eigentlich nicht so toll aus, so wie es im Gesamten ist. Du hattest eben erwähnt, ihr habt einen eigenen Channel oder sonst was, wo sich die 1Vs drüber entsprechend austauschen, richtig? 1V, 2V, ja. So, dann habe ich habe jetzt links einen Link hingeschickt. Es gibt seit den letzten Tagen das erste offizielle Schriftstück der offiziellen, was gerade auch für Vereine, wo man uns ja eigentlich auch drunter zählen kann, was alles genau zu beachten und umgestellt werden muss und wann, wie, was auch tatsächlich trifft. Das sollte man auch entsprechend rumverteilen. Da ihr ja nicht beschlussfähig seid, werden ja die Anträge wohl auch nicht sein. Das, wo wir uns wirklich drum kümmern sollten, gerade bei uns im LV, ist halt der Zustand, der ich sag jetzt mal, auf den unteren Ebenen da ist. Weil ich Ja, persönlich. aber da geht es um deinen Antrag. Können wir das nachher besprechen? Ja, nee, ich Also wollte ich nur sagen, dass weiß. das verschickt wird, weil das ist wirklich das erste 35-seitige Kompendium, was wirklich alles gut erklärt, was ja, mit Sicherheit auch für uns gilt. Und diese Handhabung gab es halt auch bisher nicht von den DSBs von uns. Auch da bitte entsprechend nochmal an alle senden und nicht nur an den Zuhörerbaum. Ich weiß nicht, wohin du es gesendet hast. Zu mir hast du es nicht geschickt. Okay, eigentlich an die Vorstandssitzung, aber schicke ich gerne. Ja, dann musst du es nochmal in den ganzen Baum schicken. Wie gesagt, bei mir ist nicht angekommen. Ach doch, da oben, Entschuldigung. Nee, auch nicht. Egal, ist nicht hier. Also da oben war noch Nico Kern. Entschuldigung, hat mich vertan. Gut, ich hoffe da auf eine Antwort. Ich werde euch da entsprechend, lieber Vorstand, auf dem Laufenden halten. Jetzt gebe ich das Wort an den Herrn Superconductor für seinen Bericht und muss kurz zu den Kindern, die sich unten gerade anscheinend streiten. Bis gleich. Ja, dann wünsche ich viel Spaß und vielen Dank. So, ich kann es kurz machen. Ich habe meine Anmerkung gemacht. Sprechstunde LAFO letzte Woche, die wieder sehr interessant war, sehr kurzweilig war. Wir haben über aktuelle politische Themen gesprochen. Da ansonsten keiner eine Frage hatte, bitte auch nächste Woche dabei sein, wenn es wieder um aktuelle Dinge geht, wie zum Beispiel Handelskrieg von Trump, Giftanschlag von Putin und ach, was der Deule was. Es gibt viel zu reden, viel zu tun. Seid dabei, es wird Spaß machen. So, ich war bei der Redaktionssitzung der Flaschenpost am vorvergangenen Montag in der letzten Woche. Ich war bei der Gänsegrunde, beides sehr interessante Veranstaltungen. Es gab ein bisschen Schatzi-Orga-Kram und die Spendenquittungen sind soweit fertig. Die werden nach Ostern, ist der Martin noch im Urlaub. Die werden, sobald der Martin aus dem Urlaub ist, dann eben auch verschickt werden. In diesem Fall nach Ostern. Wir sind, glaube ich, 2 Wochen später als im letzten Jahr. Das ist nicht schön, aber es hilft nichts. Ich hoffe, da kommt keiner in die Bredouille. Und wenn der Michel nicht da ist, dann gebe ich direkt weiter an den Basti. Bitte sehr. Ja, danke schön. Als ersten Punkt hatte ich die hartnäckige Kontaktaufnahme mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband. Das ist ja aus dem Workflow der letzten Sitzung gewesen. Ich erhalte nächste Woche eine Rückmeldung, weil die betroffene Frau im Urlaub ist. Da ging es ja darum, dass wir Kontakt aufnehmen wollten, wegen besagter Petition aus letztem Protokoll. Dann war ich beim Stammtisch in Olpe und bei der Vorstandssprechstunde. Und ich hatte noch so ein paar Ideen, aber die kann ich hier, also da habe ich noch nichts gemacht. Die werden erst noch ausgearbeitet, die nächsten 2 Wochen, hoffe ich. Dann bin ich fertig. Jo, der Michel scheint da in ernsthafte Auseinandersetzungen reingezogen worden zu sein. Deswegen denke ich, machen wir mal Odin weiter. Fragen soweit zu den Berichten aus dem Zuhörerraum? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir haben Berichte, Statistiken, die sind im Pad dort nachlesbar. Da fehlen noch die Mitglieder, die kommen aber in der Regel im Nachtrag. Das ist, sollte kein Problem sein. Dann verlese ich kurz die Termine, die drin stehen. Das ist der 11.05. bis zum 26.08. Innerhalb dieses Intervalls gibt es diverse Dome-Talk-Termine von mehr Demokratie. Thema, wie geht's weiter mit Europa? Ja, gute Frage. Es gibt auch einen Link im Pad, wen das interessiert. Bitte mal ins Pad gehen, anklicken und sich informieren. 9.6. bis 10.6. Bundesparteitag und Aufstellungsversammlung für die Europawahl in Semmerda. Semmerda in Semmerda. 9.6. 10.6. Also Anfang Juni. Das ist nicht mehr lange. Bitte vormerken und ja, wird bestimmt lustig und spannend vor allen Dingen. Am 23.06., 2 Wochen später, 24.06. zweite Programmkonferenz Marina in Kassel, 25.08. bis 26. dritte Programmkonferenz Marina in Kassel und schließlich der 24.11., 25.11. die vierte Programmkonferenz Marina in Kassel. Dann haben wir schon mal zur Vormerkung am 14.09., das ist der erste, das zweite Wochenende nach den Sommerferien, der Landesparteitag in Kerpen aller Wahrscheinlichkeit nach wieder. Auch das dürfte spannend werden, das kann ich jetzt schon sagen. Auch wenn der nicht in Kerpen ist, wird trotzdem spannend, also bitte auch da vormerken. Die Wiedervorlage seit der letzten Sitzung, das betrifft den Elder, das betrifft den Daniel, die sind beide nicht da. Und von daher überspringen wir auch diesen Punkt. Anträge an den Landesvorstand haben wir in diesem Fall nicht. Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung auch nicht. Sonst dann werden wir, ja, bitte, hallo? Wer da? Wer hat doch gerufen? Ich war im Pad und nicht im Chat. Ja, ich habe doch gerufen. Wir haben einen Umlaufbeschluss von heute Mittag. Da wir den jetzt nicht abstimmen können, würde ich in die Umlaufbeschlüsse-Queue packen. Da geht es um VKV Recklinghausen. Die wollen gerne ihren Anhänger reparieren. Und wir haben, voll außer Atem, die Frage von einem Stefan C. Punkt. Der hat eine Petition gestartet und würde gerne diese Petition etwas verbreitet haben. Ich werde jetzt, um genau dies zu tun und seinem Wunsch nachzukommen, weil die Petition doch was mit unseren Themen zu tun hat, das hier in den Chat packen, dann kann das auch kurz ins Protokoll. Ich glaube, mehr können wir nicht tun, weil wir ja letztes Mal schon die Diskussion hatten, Unterstützung von solchen Sachen durch den Landesverband hin und her. Ich schicke das jetzt hier an Vorstandssitzung. Die Isan kann es vielleicht unter Sonstiges einfach einmal aufnehmen, dass ich das gepostet habe, und dann haben wir das Ding auch schon durch. So. Ja, aber bezüglich Umlaufbeschlüsse ist ja wohl so, dass wenn der noch nicht durch ist, dass der weiter im Umlauf bleibt. Das ist noch kein Umlaufbeschluss. Der ist heute Mittag erst reingekommen. Der ist noch nicht in Umlaufbeschlüsse geschoben und auch nicht in Sitzungsvorbereitung. Der ist noch in der Inbox sozusagen. Ja gut, aber wir sind eh nicht beschlussfähig, von daher. Schiebe ich ihn jetzt in Umlaufbeschlüsse. Ich sagte das. Ja, das ist doch gut. Aber das hat ja dann auch nichts mit dieser Vorstandssitzung zu tun, oder bin ich da irgendwie auf dem falschen Dampfer? Wir könnten ihn aber jetzt abstimmen, deswegen. Nee, können wir nicht. Wir sind nicht beschlussfähig. Wir könnten. However, kommt jetzt in Umlaufbeschlüsse, alles wird gut. Weitermachen bitte. Ja, vielen Dank. Ich gebe dir die Sitzungsleitung zurück. Der Balli ist im Sprechenraum. Bitteschön. Sind wir bei Sonstiges schon? Ich sag oder mal noch einfach, bei Termine? Weil nee, Termine, da sind, auch. Termine sind wir schon lange durch. Wir sind schon bei Sonstiges. Ja, einen Termin nachtragend. Ich würde mich freuen. 20.04. BBA. Wie jedes Jahr. Und es ist die Frage für uns, Bielefelder, ob wir anschließend eine Aftershow-Party machen oder nicht. Ob jemand von euch kommen mag. Punkt. Könntest du da vielleicht noch zwei Sätze erläutern? Also ich kann das gerne sagen. Lieber Balli, zu den Big Brother Awards habe ich eine Einladung und ich überlege zu kommen. Wenn ihr da natürlich eine tolle Aftershow-Party aufmachen wollt und auch Leute einladet und so, komme ich auch dort gerne hin und halte drei warme Worte. Genau darum geht es, weil auch der Thomas überlegt sich das, zu kommen und so weiter. Und dann könnten wir Bielefelder, wo wir doch auch, egal, das können wir später machen, wir würden uns freuen, wir würden dann was organisieren, wenn der 1V und der 1V zusammen in Bielefeld sich treffen, anlässlich der BBA. Aber ihr habt die Einladung, ihr geht dann natürlich zum Essen. Nee, wir sind eingeladen zur Veranstaltung natürlich, ne? Ohne Essen. Also ihr sponsort das nicht. Also ihr macht keinen 30-Euro-Deal. Ah, okay. Zur Erläuterung für die Leute am Stream. Zum Big Brother Award kann man mit 0 Euro hingehen. Mit 5 Euro ist normaler Eintritt. Oder mit 30 Euro als förderndes Mitglied. Und dann wird man auch anschließend zum Essen eingeladen. Nur um mal das zu erzählen. Und das alles ist aus Bielefeld. Danke. Ja, könntest du vielleicht nur kurz anfügen, wer der Veranstalter ist? Das ist Digital Courage. Nur der Vollständigkeit halber. Danke. Weitere Informationen gibt es auf bigbrotherawards.de bzw. Wikipedia eingeben. Big Brother Awards 2018 und man findet aktuelle Informationen. Gut, ich habe auch noch einen Termin für euch, wenn ihr euch, da wir das selber dieses Jahr nicht organisieren, zumindest weiß ich nichts aktuell davon, ist mir nicht zugetragen worden, aber es gibt landesweit die morgigen Karfreitagsdemonstrationen gegen das Tanzverbot. Wenn ihr in eurer Nähe eine solche Karfreitagsdemonstration findet, geht dahin. Es ist sehr lustig, mit einem Kopfhörer auf dem Kopf zu tanzen und damit das Tanzverbot auf spaßige Weise zu umgehen. Leider gibt es dieses Jahr keine zentrale Piratenpartei-Tanzverbot-Demo, so wie es das sonst immer in Köln auf der Domplatte gab. Noch vergessen? Der faire Pirat hat noch was in den Chat geschrieben für sonstige Themen. Ich würde ganz kurz vorher nur um einen Nachbesprechungstermin mit Vaku und Bali bitten bezüglich des LPTs, wenn das geht. Ansonsten ist Harald dran, ne? Aber ich habe jetzt eh die Moderation wieder zurückgegeben. Bitte, ja. Michelle, deine Ja, dein ja, Job. Ja, ich war gerade noch bei Termine. Der Elder hatte noch geschrieben, wir sollen bitte kurz die Themenwochen ansprechen. Der Bund sucht weiterhin interessierte VKVs und Themen für die Themenwochen. Auch das habe ich hiermit getan. So, und jetzt würde ich den fairen Piraten dran nehmen. Danke, versteht man mich? Sehr gut. Hört man mich? Gut, ich habe eine Frage, auch weil die 100 Tage sind ja mittlerweile abgelaufen, in denen man einem neuen Vorstand immer die Ruhe gönnen sollte, sich zu organisieren und so weiter. Und ich habe mal so ein bisschen auch auf Anfrage, die ich von außen bekommen habe, mir die Internetseite angeguckt und auch die Links dann in den Vorstandsblock, in die Statistik und so weiter und auch in die Pads. Und das ist alles relativ inkonsistent. Was mich ein bisschen stört und was mich wundert, ist, dass die Daten, die dort ausgewiesen sind, noch aus dem Oktober bzw. September 2017 stammen und das so aussieht, als wenn es eben keinen neuen Vorstand gegeben hat, der sich um irgendwas kümmert. Und ich denke mal, ihr seid besser als das, was man da sehen kann. Von daher die Bitte, das mal zu aktualisieren, damit eben jemand, der einfach mal so schaut, was Sache ist, auch aktuelle Zahlen findet und eben nicht drei verschiedene, die dann auch irgendwie ein bisschen eher Fragen aufwerfen. Auf welcher Seite bist du gerade mit den Statistiken? Auf der Vorstandsseite? Also ich habe die beiden gemacht habe, im Pad unten in den Chat reingeschrieben. Einen habe ich gerade schon auch in den Mumble-Chat gepostet. Zweiten mache ich gerade auch noch. In Zeile 159 habe ich die Links auch schon reingepackt. Ah, da, jetzt sehe ich es gerade. Da kann der Masch direkt was zu sagen. Der hat die nämlich. Ja, der Masch hat nur die Frage nicht gehört, also wiederhole ich die mal eben. Masch, Vorstandsportal, die aktuellen Statistik, die aktuellen Zahlen, die aktuellen statistischen Zahlen einpflegen. Wäre das etwas, was du tun könntest? Das kann ich tun, das habe ich bislang nicht getan seit Erhalt dieser Mail. Okay. Also ich werde das auch tun. Sagen wir mal spätestens morgen. Perfekt, du hast den Hut zum Thema Finanzen, kann uns eigentlich nur, oder auf der Finanzseite Mitgliederstatistik kann uns, glaube ich, nur der Bernd was zu sagen. Ja, ich glaube das auch, gegebenenfalls noch der Schalrabe, aber das weiß ich nicht. Also da steht ja unten rechts letztes Update 28.03. 5.30 Uhr. Also das scheint eine sehr aktuelle Zahl zu sein, sodass ich eben empfehle, von dort die Zahlen zu übernehmen auf den Vorstandsblock. Und dann hätte man in dem Sinne eben sozusagen zwei Zahlen, die dann auch übereinstimmen. Und dieses 9.11. und irgendwie Oktober verschwindet da dann. Ja, mit dem kleinen Hinweis, dass die Zahlen, die wir hier veröffentlichen, also beim letzten Mal, also letzte Sitzung, Mitglieder 3771 und 1720 Stimmberechtigte, diese Zahl hier locker übersteigen und damit ist diese Zahl auch nicht korrekt. Und daher wäre die Frage, woher kommt die Zahl, die hier in diesem Piratenhaushalts-Mitgliederstatistik-Dings steht? Bernd, weißt du das? Wo bist du jetzt gerade im Piratenhaushalt-Mitglieder-Dings? Der Link, im Pad war. Achso, warte mal kurz. Wird verlinkt auf finanzenpiratenpartei.de Statistik. Unten drunter steht, letztes Update wäre vom 28.03., also von gestern. Die Zahlen sind allerdings alt. Die Frage ist, woher kommen diese Zahlen? Unten drunter steht Update, sehe ich überhaupt gar nicht. Ich habe hier Mitgliederzahlen 9.11.2017, das ist natürlich Murks. Also, ich denke, also wenn wir die tatsächlich... Stopp, du bist auf der falschen Seite. Wieso? Landesvorstandsportal macht der Masch, hat er gerade gesagt. Ja, Der zweite Link ist die finanzenpiratenpartei.de Seite. Da gibt es eine Statistikseite. Ach so, da unten drunter steht letztes Update von gestern und die Zahlen sind aber so niedrig, dass sie nicht von gestern sein können. Ja, ich gehe davon aus, dass das direkt aus der SG-Mitgliederverwaltung kommt, also quasi von den Beauftragten aus dem Bund. Der Ralf hat uns vor zwei Wochen aber andere Zahlen geliefert. Bitte. Da musst du den Ralf zufragen, da kann ich dir nichts wenig zu sagen. Ja, das werde ich jetzt auch tun. Also und bezüglich der Finanzen, da ist halt, einmal gibt es A, die Kontostände aktuell im Pad jeweils, das ja auch veröffentlicht wird nachher als Protokoll. Die Kontostände auf dem Vorstandsblock zu halten, halte ich für überflüssig, für auch nicht zielführend, bedeutet dann auch wiederum einen übermäßig hohen Pflegeaufwand, dann muss sich auch jemand drum kümmern, gewonnen wird damit eh nichts, wer tatsächlich ein berechtigtes Interesse hat, der muss halt entweder auch über diesen Piratenhaushalt gehen, da wird es allerdings ein bisschen problematisch, man kann sich das rausfisseln, wenn man ein bisschen Firmen ist. Ansonsten muss man die Protokolle durchflöhen. Das halte ich für zumutbar. Von daher würde ich vorschlagen, Minimum mal die Finanzzahlen, möglicherweise auch die Mitgliederstatistik, je nachdem, entweder A zu automatisieren mit dem Piratenhaushalt, dann nach Klärung, aber wo die Quelle herkommt, wer die updatet, wer da welchen Zugriff hat, oder aber auch da ersatzlos streichen, weil aus den gleichen Gründen wie die wie die Kontostände aus dem Blog. Ja, aber wenn ich jetzt hier sehe, am 9.11.2017 war die gemeldete Mitgliederzahl bei 3.362. Und die am 15.03. ausgewiesen war, war bei über 3.700. Das würde bedeuten, dass in diesen circa 4 Monaten wir über 400 Neumitglieder hatten und eben zusätzlich eben auch in dem Sinne, ja, ich sag mal, über 10% Neumitglieder und eben bei den Stimmberechtigten sogar 15-18% stimmberechtigte Mitglieder mehr. Das halte ich zumindest nach meinen Wahrnehmungen für eher unwahrscheinlich. Deswegen kann diese Zahl 15.03. aus meiner Wahrnehmung her nicht stimmen. Wortmeldung. Ja, ich sehe eure Wortmeldung. Habe jetzt zunächst den Eiself und dann den Masch. Und ich sage aber dazu, dass ich gerade währenddessen parallel den Ralf anschreibe, um ihn zu fragen, was mit dieser Zahl ist. Weil alles andere wird es nicht lösen, das Problem. Doch, ich glaube ja. Aber nur zur Info für euch. Also, finanzen.piratenpartei.de werden aus Sage gespeist. Da täglich gebucht wird, sind die Zahlen auch immer in der Regel aktuell. Die Mitgliederverwaltung in Sage hat aber nichts mit dem System zu tun, wo die Mitgliederverwaltung drüber läuft, nämlich das System von Schlumpf und dieses, ich glaube, PAM oder wie es heißt. Das überschreibt Sage. Deswegen gibt es natürlich eine Differenz, weil wir mit den aktuellen Zahlen, die der Masch bekommen hat, das sind die aktuellen Zahlen laut Mitgliederverwaltung und die werden nach alle 14 Tage in Sage aktualisiert. Deswegen gibt es an den Finanzenmitglieder eine Abweichung zu dem, was offiziell an Zahlen vorliegt, was immer der Ralf bekommt, monatlich. Na dann, das ist doch schon eine Lösung. Also auf gut Deutsch, unsere Zahlen sind, die wir veröffentlichen, sind aktueller und werden später in das Finanz- und Piratenpartei eingespeist. Und das, was wir auf dem Vorstandsportal veröffentlichen, können wir eigentlich auch weglassen. Einen Link setzen. Der Masch. Ja, ich weiß nicht, ob wir nicht 3 Versionen von Mitgliederzahlen haben, nämlich die, die der Schlumpf uns geliefert hat, die wir auf dem Finanzportal sehen und die, die der Ralf uns zuletzt geliefert hat. Der wird mit Schlumpfzahlen noch abgleichen, wenn wenigstens die beiden identisch sind, dann würde ich die aktuell laufende Vorgehensweise tatsächlich weitermachen, nämlich die von Ralf regelmäßig gemeldeten Zahlen auf den Vorstandsblock zu bringen. Wenn sie denn mit den von Schlumpf gemeldeten Zahlen übereinstimmen, das muss ich noch überprüfen. Okay, lieber Masch, auch da hast du dann ab jetzt den Hut, weil du ja derjenige bist, der die Zahlen dahin bringen will. Ist das okay? Nee. Okay. Dann habe ich im Sprechraum noch den bestenfalls. Ja, Namen zusammen. Ganz kurz, ich bin zwar auf die AG ÖA verwiesen worden, aber ich hau den Link mal ins Mumble. Nee, Entschuldigung, das ist falsch. Moment. Also es geht um die Ansprechpartner, die NRW da ausgeschrieben hat für die Presse. Und die sind überarbeitungswürdig. Also für Köln weiß ich's, die sind nicht mal mehr Mitglieder in der Partei. Beziehungsweise zumindest eins nicht mehr und ich weiß nicht, der erste Eintrag scheint auch nicht mehr zu stimmen, aber so für Öffentlichkeitsarbeit glaube ich, wäre es sinnvoll, das zu überarbeiten. Ich bin wieder raus. Kannst du den Link nochmal reinstellen? Ich habe den nicht gekriegt. Moment, Entschuldigung. Entweder ein Baum oder ja, ein Kanalvorstand. Ich habe ihn auch nicht gekriegt. Ich glaube, das ist das, was der Freibasti Heid machen wollte, oder? Die Zusammenstellung aktualisieren. Ja, ich wollte das machen, aber Helda macht ja das mit den Listen. Die Aufgabe wurde mir so abgenommen. Ich will nicht beschweren. Aber das, also ich weiß, dass die Listen in Arbeit sind, sagen wir so. Okay. Dann habe ich noch die Vaku im Sprechenraum. Also ich weiß nicht, Harald, hast du noch was zu dem Thema Zahlen oder hast du überhaupt noch was? Bist du noch da? Willst du noch was sagen? Ich habe kein WM von dir. Ja, ich hatte noch den Punkt Internetseite. Da sind ja seit dem 3.12. immerhin 5 Beiträge erschienen, der letzte irgendwann im Februar. Davon sind aber auch, sagen wir, nicht unbedingt nur NRW-Beiträge. Von daher die Frage, ob der Vorstand sich nicht auch um eigene Dinge mitkümmern kann über die AGÖA hinaus. Da Öffentlichkeitsarbeit mein Beritt ist, kann ich dazu sagen, das kann der Vorstand nicht, denn dafür hat er die AGÖA. Es werden immer wieder Themen besprochen, allerdings ist im Moment die Kapazität in der Öffentlichkeitsarbeit nicht wirklich berauschend und die Probleme im Bund sind ja bekannt und die Verwicklung der NRW-Menschen in die Probleme im Bund sind wahrscheinlich auch bekannt und das ist zurzeit ein tatsächlich großes Problem, wo wir gucken müssen, wie es jetzt sowohl im Bund als auch bei uns weitergeht. Im Moment ist die Manpower da nicht gegeben, mehr zu machen als das, was wir da haben. Gerne wollen und auch immer wieder was angestoßen wird. Vaku. Ja, ich wollte noch was dazu sagen, was bestenfalls meinte. Also diese Seite, hat er sie jetzt gepostet? Nee, ne? Ich habe sie immer noch nicht im Baum. Oh, die hier. Danke, Vaku. Ach, sehr gern. das ist meines Erachtens eine Seite, ich wollte das auch neulich irgendwo schon mal erwähnt haben, die einfach überhaupt nicht zu pflegen ist, weil das kann die ÖA und das kann der Vorstand NRW nicht leisten. Das würde bedeuten, dass uns jeder VKV, jeder KV, jeder Büropirat immer informiert und wir das damit aktuell halten können, ob man diese Seite, also diese ganzen Unteransprechpartner nicht da einfach rausnimmt. Weil es ist nicht zu pflegen. Das Thema haben wir jetzt wirklich schon irgendwie seit 4 Jahren. Das stimmt, das Thema haben wir wirklich schon sehr lange und ja, ich glaube, da müssen wir mal drüber reden im Vorstand. Das ist ein Problem. Also das ist auch noch ein bisschen. Sorry. Ich mag ganz kurz, ich denke auch, wenn irgendwer wirklich Kontakt haben will zu Piraten in Schwerte oder so, dann gibt er bei Google einfach Piraten in Schwerte ein und wird dann auf den ihren Blog verwiesen und dann können wir diese Arbeit uns wirklich sparen. Ich stimme euch dazu. Es ist auch ein bisschen was anderes als das, was der Elder versucht. Hier geht es ja wirklich um irgendwelche Pressekontakte und das sind teilweise wirklich Büropiraten oder irgendwelche Basispiraten, die gesagt haben, okay, ich mache dann auch ein bisschen Blog für meinen VKV oder für meine Region. Das ist, wie gesagt, tatsächlich nicht zu pflegen. So, ich habe bestenfalls und Bali im Sprechenraum in dieser Reihenfolge. Ich würde dem Superkontakter jetzt wieder die Sitzungsleitung geben, denn ich muss leider weg. Die Frau steht in der Kälte und möchte gerne abgeholt werden. Mit ihrem kaputten Bein kann die nämlich nicht selber Auto fahren. Ich versuche gleich nochmal reinzukommen. Ich gucke mal, wie lange ich brauche. Bis gleich. Ja, viel Spaß, viele Grüße. Ja, werde ich bestellen. Guti, wer war im Sprechenraum? Bali? Bali im bestenfalls. Ich weiß nicht, wer erster war. Gehen wir von oben nach unten. Bali, bitte. Also, ich sag mal eins. Ich werde den Elder unterstützen, alles was Ostwestfalen angeht. Punkt. Und da gibt es nur noch wenige, die pressetechnisch verfügbar sind. Diesbezüglich werde ich Elder unter die Arme greifen. Ja, vielen Dank. Sehr gut. Endlich mal wieder Engagement. Das ist sehr willkommen. Bestenfalls. Bitte sehr. Ja, eben hatte der Marsching was in Sachen Presse gesagt und so weiter und so fort. Und da gibt's tatsächlich große Schwierigkeiten. Also es gibt ja so einen Gruppenkampf, wenn man so will. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt eine sogenannte Bundespresse, ob es jetzt eine AG ist, eine SG oder ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall ein paar Leute, die sich engagieren und die versuchen, Sachen zu veröffentlichen zu aktuellen Geschehnissen. Und sie sind versucht, sich mit den LVs zu verbinden. Und das ist eigentlich der Grund. Aber ich glaube, der Ralf, der kann auch was zu sagen. Aber das fände ich ganz wichtig, dass das hier auch mal auf den Tisch kommt. All dieweil das vielleicht auch für NRW mehr Öffentlichkeitsarbeit bedeuten würde oder könnte. Ja, Andreas, vielen Dank. Ich würde dich bitten, das Thema vielleicht nochmal in 2 Wochen auf der nächsten Sitzung vorzubringen, wenn Michelle weg ist, Ralf nicht da ist und Daniel auch nicht da ist, hast du hier im Prinzip keinen adäquaten Ansprechpartner für das Thema. Vielleicht nochmal im Hinterkopf fallen und bei nächster Gelegenheit nochmal loswerden wollen. Aber danke bis einstweilen. Der Radeis 11. Ja, da ja jetzt Cheffe weg ist. Ich wollte jetzt einfach nur wissen, da ja das eben so übergangen worden ist, dachte ja, es kommt noch irgendwas. Was ist denn jetzt, wird aus 275728 ein Umlaufbeschluss oder nochmal 14 Tage warten, dass damit wir es. Ich würde vorschlagen, also die Frage, die du gestellt, ich wäre jetzt eh drauf gekommen, die Frage, die du gestellt hast, behandeln wir nicht, weil wir natürlich jetzt nicht mehr beschlussfähig sind. Ich würde das nochmal erneuern wollen, was ich vorhin gesagt habe. Also hier im Trüben rumzufischen und zu spekulieren, halte ich für alle Beteiligten nicht zielfördernd. Selbst wenn es den einen oder anderen mit einem Informations- oder Wissensvorsprung gibt. Ich würde sehr stark dafür plädieren, dass wir die entsprechenden Gesprächspartner oder Experten für die nächste Vorstandssitzung einladen und dann vielleicht auch einen größeren Q&A-Komplex diesbezüglich machen. Was hältst du davon und was hält der Rest des Vorstandes davon? Also ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir uns im Vorfeld mit dem Antrag so weit auseinandergesetzt hätten, dass wir heute darüber hätten sprechen können. Dem ist augenscheinlich nicht so. Wir sind aktuell nicht beschlussfähig, also schieben. Vielleicht unter unter feinerer Granulierung, wie du schon sagtest, Bernd, einen QA-Katalog dazu Seite stellen. Jawohl. Ja, so Q&A ergibt sich natürlich manchmal auch dann in der Diskussion oder nach so einem Vortrag. Frank. Ich möchte nur mal erwähnen, also wir sind ja noch nicht bei der Umsetzung, sondern es geht erstmal darum, dass wir ja eigentlich die Daten sammeln sollten, müssen, was auch immer. So, durch das Wildwuchs und durch diese Eigenarrangement der vielen Piraten vor Ort. So, man kann das jetzt kompliziert und einfach machen. Der Freibassi sagt eben, du gibst jetzt jeden Suchbegriff im Google ein. Oder aber anderer Weg, ja, und deswegen, das könnt ihr ja im Umlauf beschließen, wenn wir es wirklich so aufsetzen, ja, um einfach zu sagen, bitte meldet uns zurück. Und dann kann das abgeglichen werden, weil die sich von sich aus melden, mit Sicherheit schneller zu bearbeiten sind, als die wir hinterher rennen müssen. Ich glaube, und deswegen, ich habe ja eben den Link geschickt von dem ersten offiziellen Papier, ja, dass wir uns als Landesverband gerade für die ganzen VKVs nicht rausreden können. So, wir haben aber leider mehr VKVs als richtige KVs. So, das bedeutet, diese Arbeit wird an der Partei Landesverband hängen bleiben und diese, ich sag jetzt mal nachher, abzugreifen oder ich sag mal zu übernehmen, wird nicht innerhalb von 14 Tagen oder sonst was technisch möglich sein. So, deswegen sollten diese ersten Schritte vielleicht doch gemacht werden. Von mir aus auch gerne an irgendwie jemanden delegieren. Ich muss das nicht selber machen. Allerdings sollten wir es machen. Ja, damit wir wenigstens diese Gesamtübersicht tatsächlich haben, denn die Liste steht euch ja schon zu und das ist nur die Kreisebene im Moment aufgeführt. Also nochmal, wir stehen in Verbindung und im Austausch mit dem Datenschutzbeauftragten, sowohl im Land als auch im Bund. Ich würde, bevor ich dazu mich irgendwie äußere, gerne von ihm erstmal eine Äußerung hören. Ja, der Yoshi. Wenn wir beschlussfähig sind, können wir nicht einmal eine Beauftragung beschließen. Ich sag ja, im Umlauf könnt ihr das aber beschließen. Ja, Umlauf wäre die nächste Möglichkeit. Nochmal, wir machen jetzt genau das, was ich eben gerade schon gesagt habe. Wir fangen an zu spekulieren, wir fangen an, irgendwelche Meinungen zu verkünden, aufgrund welcher Tatsache auch immer. Das ist nicht zielführend, für mich zumindest auf alle Fälle nicht. So, und ich möchte nur eins sagen, dass da du ja auch ein Alter bist, ja, dass ihr habt... Ja, danke. Nein, ihr habt die Sachen, ich sag jetzt mal, Ende 2016 schon alle bekommen. Das war sogar unter Paki ist diese Arbeit gestartet. Ja, und deswegen bitte nicht herausreden, diese Informationen hatten wir nicht. Dass es liegen geblieben ist, kann man immer drüber wegsehen. Allerdings müssen wir diese Schritte tatsächlich einhalten. So, und ich sag ja, am 25.05. ist die Gültigkeit für alle, auch für alle VKVs. Ja, danke nochmal für die Erinnerung, Frank. Es hilft nur im Augenblick wenig. Yoshi, bitte. Oder war das jetzt keine Wortmeldung? Ja, wenn der Yoshi noch etwas braucht, dann würde ich noch für die anwesenden Zuhörer und die ja, für alle Anwesenden kurz zur Kenntnis bringen. Natürlich ist die Sache im Landesvorstand. Lautermarsch! Natürlich ist die Sache im Landesvorstand und beim Datenschutzbeauftragten auch jetzt schon Thema, nicht erst jetzt angestoßen worden. Also es ist nicht so, als würden wir jetzt plötzlich wachgerüttelt worden sein. So, jetzt war unser Abend erstmal zusammen. Ihr habt gerade übrigens ein Problem, was ich schon immer erwähne. Lasst doch das Wiki dafür arbeiten. Ne? Ihr könnt dem VKV sagen, es gibt jetzt irgendeine Unterseite, wo ihr eure Daten einzutragen habt und dann taucht das irgendwann in der Übersichtsseite auf. Ne? Das ist eine Sache, die ich schon seit Jahren hier im Wiki programmiere und auch das ist nur eine Sache, die man programmieren braucht. Da muss man den VKV sagen, Jungs, ich habe eine Übersichtsseite, die geht automatisch, wenn ihr fleißig seid. Und ja, ich kann euch das nur anbieten, wenn ihr das wollt, dass ich das in kurz oder lang auch mal mache und ja. Ja, danke Yoshi. Meinung dazu aus dem Vorstand? Ja, eine gute, interessante Anregung. Aber auch darüber sollten wir dann sprechen. Wir haben ja kurzfristig uns dazu vereinbart, dass wir ein Gespräch führen in der genau dieser Sache. Oder sollte das mit aufs Tablet? Und ob wir das dann in die VKV umgesetzt kriegen, ist dieselbe Problematik, wie ISF sie eben angesprochen hat, Mitarbeit und so weiter. Aber der Vorschlag ist gut. Basti, wolltest du auch noch was sagen? Ich war gerade am Überlegen, das Angebot zielt darauf ab, irgendwie ein Blanko-Formular, wie wir das bei Infoständen haben, im Wiki zu programmieren, dass dann jeder, ob er Wiki kann oder nicht, jeder VKV sich eintragen kann, richtig? Ja, es wird so sein, wie alle Vorlagen, die ich programmiere, es wird irgendeine Vorlage sein, wo man seine Daten einträgt. Die Daten werden sie manchmal aufarbeitet und in der Seite eingeblendet, so wie ich das eigentlich immer mache. Was man einträgt, wie man das anzeigt, alles Peanuts, ne? Man muss halt nur einmal eine Struktur haben und das kann ich euch auch programmieren. Ihr solltet euch, wenn ihr euch entscheidet, nächste Woche mir sagen, ob ihr es wollt oder nicht, weil dann habe ich noch frei, dann kann ich das mal schnell zusammenhacken. So, noch eine andere Sache, weil ich gerade VKV Recklinghausen gehört habe und ich am Nachmittag fleißig war. Zur Erklärung, der Umlaufbeschluss, den ihr irgendwann wahrscheinlich positiv beschließen werdet, uns haben das Nummernschild von Anhänger geklaut. Anzeige ist raus, Versicherung kriegt demnächst auch noch Post. Ich weiß jetzt nicht, welche Kosten auf mich zukommen. Nummernschild ist gesperrt und so weiter und so fort. Und wir werden uns demnächst auf so ein Edelstahl-Ding holen, dass man uns das Nummernschild eher abreißen muss, bevor es wieder weggeht, ne? Und so weiter. Und deswegen ist der Finanzantrag. Und den könnt ihr euch dann mal durchlesen. Da ist ein Link, was den Nummernschild halt habe einbauen. Und das war's. Ja, vielen Dank. Werden wir tun. Und Frage, warum haben sie das Nummernschild geklaut? Wenn du mir diese Frage beantworten könntest, du musst dir vorstellen, das Ding ist jetzt ein Jahr alt, das stand schon in Halbmal und wo auch immer und irgendeiner fand es lustig, uns das Nummernschild REPP 2017 zu klauen. Es war jetzt nicht unbedingt kompliziert, es zu klauen, ne, weil man brauchte da einfach nur ein bisschen Plastik kaputt machen, aber irgendein Witzbold fand das lustig. Tja, genau, kann man nichts machen. Genauso wie ein Witzbold es lustig fand, AfD drauf zu schreiben, genauso wie es ein Witzbold lustig fand, vorne das Vorderrad zu klauen und ja, mal gucken, was demnächst noch kommt. Ja, halte trotzdem die Ohren steif. So, ach, weiter. Ja. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, das ist ein bisschen Arbeit, dann läuft das alles wieder, ne? Es ist halt nur ein bisschen ärgerlich. Ja, nicht. So, jetzt macht das. Das ist so, ja. Ja, nimmst du jetzt PP 2018, ist alles wieder gut. Genau das habe ich vor, das kann ich aber erst nächste Woche klären. Okay, Doc, weitere Punkte für das Thema Sonstiges? Ist das nicht der Fall? Dann wären wir auch am Ende angekommen der heutigen Sitzung. Ich verkünde dann noch das Datum der nächsten Sitzung. Das wäre der 12.04., die Woche nach, die nachfolgende Woche nach Ostern. Und dann bleibt mir erstmal nichts weiter, als euch ein schönes Osterfest zu wünschen. Oder wie mein Schwager Olli Kahn sagt, Eier, wir brauchen Eier. Dem kann ich mich dann nur anschließen. Wir gleiten ab in einen kurzen, nicht öffentlichen Teil. Ansonsten wünsche ich vielen Dank fürs Hiersein. Die Vako ist noch im Sprechenraum. Warum denn das jetzt? Ach Schatzi, ich hab euch drei Sachen in den NÖ-Teil gepackt. Mindestens zwei brauchen aber einen Beschluss, den ihr jetzt nicht mehr fassen könnt, weil ihr zu wenige seid, müsst ihr mal gucken, aber das dann wieder zurück in den Umlauf packt. Und die anderen Sachen, die heute angesprochen worden sind, der VKV-Antrag und so weiter natürlich auch. Alles klar, danke. Werden wir gleich sehen und dann ja, gucken wir mal, wie wir damit umgehen. Ich müsste dich aber trotzdem nachher noch sprechen, dich und Balli, für den LPT ganz kurz. Am besten machen wir das kurz, wenn wir die 5 Minuten obligatorische Pause machen, wenn ihr kurz Zeit habt. Das war jetzt die Frage, wann. Jo, direkt im Anschluss, dann schließe ich kurz die Sitzung und dann können wir das kurz machen. Also, nächster Termin, 12.04. Ein wunderschönes Osterfest. Macht mal ein bisschen die Füße hoch oder geht spazieren, geht joggen oder macht sonst was. Hauptsache was Sinnvolles, was Schönes, was Spaß macht. Viel Spaß bis dahin in 2 Wochen oder vielmehr bis nächste Woche in die Vorstandssprechstunde. Viel Spaß von mir. Bis dahin, danke und tschüss. Ciao zusammen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.